Mit geistlicher Orgelmusik starten wir in die Nacht, improvisiert von Eberhard Kraus, 1974 auf der Orgel des Regensburger Doms. Die Improvisationen beginnen mit einer Fantasie über das österliche Alleluja. Thank you.

Eberhard Kraus improvisierte auf der Orgel des Regensburger Doms. Zuletzt spielte er einen Dialog über Ite Missa Est. Die Aufnahme entstand 1974. Und mit einer Improvisation machen wir im Concerto Bavarese auf Bayern 2 auch weiter. Wolfgang Hörlin verschafft uns einen Überblick über die Schöpfungsgeschichte auf der Jan-Orgel der Stiftsbasilika Waldsassen. Am Beginn stehen Urknall und die Entstehung der Materie. Thank you. Te Deum und Dona Nobis Pacem. Der Schluss der Improvisation über die Schöpfung, gespielt von Wolfgang Hörlin auf der beeindruckenden Jan-Orgel der Stiftsbasilika Waldsassen.